Agit mir auf Shabbos Koidisch, Parshas Tetzave, es ist auch Shabbos Sucher. Se du am Anse, als sie gewähne am Ull, in der alte Heime gewähne so, als jede Fachlaat, am sich gerade sei erschiel. Sie gehen die Schiesterschiel, die Schnaderschiel, jede Miktoje, jede Fach hat sich gerade erschiel, voraus. Well, stell dir vor, du stellst daran, er ruft, aber mit der Schnader. It just doesn't work. Der Ruf ist heuch in Gräuß, ich mein mir hochgeschätzt. Der Schnader ist ein billiger Mensch. Es wusste mit Titi ist, hat man sich gemacht, jeder ein extra Fach. So, bei der Schnader-Schiel keinen ist größer, bei der Weberei-Schiel keinen ist größer, bei der Schiester-Schiel keinen ist größer. Jeder plugt sich ein Hackschiel von Farnusse. Nog de begendere boon hem schiel. Bekietzer, wieso ik gekiemen te die maatsef, am zo ze goed teilen? Weil als u het roef het alt gaat, dat zag kubet in de schnaders, en de schiesters om zich gaat, kan kubet, zich mij aasje geween, maar me zich maken alleid. Weil hier aan joim, is gekiemen paarsje zoeker. En ze gaan in de schiesters schiel, alle zijn geen schiesters om zich gist van goed is, Fregt einer, in wuss leint me Schabesucher? Bekietzer, keiner weiß nicht. Jetzt keiner Arifun, ich weiß ja, me leint Ischukis Azria wie Jolde Sucher. Schön, ma te rausgenommen am Cipher, ma geleint Ischukis Azria wie Jolde Sucher. Sie Schabesucher. Nur dem Geizhider ist gut, zu den Jiden, er sucht das so. Das ganze Faus sind so me gegründet, der Schiel, is al ins broch, wenn ich kann zahl mir dich achummen. Wafer hat am Zuch, ob geht man dich kuffet. En in zahme nicht, beim einen sind wir alles geblieben ausgespielt. Jetzt, als in zahme, adi bist das agrößert am Zuch, adi weiss, am allein Schabesucher, ich schick es, adi habe ich all der Sucher, bist ich ein Zia größert am Zuch, verrind, en beim einen müsst ihr verlassen, der Schiel. En er hat verlassen, der Schiel. Jetzt, der Ingen für Schabesucher, Ich such noch eine Sache, was ins Gefimmer in die Gemurra, als du bei der Melech hat geschickt, dann sah er zu, wo soll aushargen und am Aleikim, hat er ausgehargert nur alle Sechuren, mehr gelost in der Kaivers Leben. Aber der Emes ist bei Amulikin steht, Timche Ezeicher Amulik. Jetzt wusste ich gewähnt, der Tuus für ihn. Der Tuus ist gewähnt, weil er hat den Heider gesucht, Timche Ezeicher Amulik. In der Rebbe hat ihm nicht verachten, ist bei ihm geblieben, Timche Sucher Amulik. Und also wir gehen als Haar zu, und er darf kein Aushargen in Amulik. Hat er noch gewiss, von Timche Sucher Amulik, hat er gehargert alle Sechuren. Sog die Gemur, als er so beruhig ist, gehen auf sein Reben, weil, doch ich kann, du bringe Mashiach, wenn man hargert aus Amulik, dann kommt doch Mashiach. Als er so beruhig ist, gehen auf sein Reben, als er hat geniemen als Schwerden, er hat gewollt hargen in dem Reben. Weil er zum Gelost lernen mit der Gras alle Juren. Akepunem, in Reality ist noch ein Ingen für Schabesucher. Der Chetzen Amulik ist gewähnt, nicht gesucher. Dies ist gewähnt der Chetzen Amulik. Ascher Korchu, Zutrasche, er hat auch Machschul gewähnt mit nicht gesucher. Es war meile der Sucher, der ist auch ein gewaltigen Ingen zum Seicher Amulik, Sucher Amulik. Sucher is der Chet, in der Nischung Sucher, in der Meile müssen wir ausbecken, Timche Seicher Amulik. So, das hat ein bisschen zu tun mit dem, wegen dem auch zu tun, wenn man sucht in der Krim, in der Gsiv, man sucht das euch, Timche Seicher Amulik, Seicher, man sucht da pur mal lieber, zu herausquetschen, Koidim wo der Chetti gewähne, es Timche Sucher, er gewollt, gewollt machst du, dann er hat er reingebringt in Klaljesruel, de Minje für mich gesucher. En uchdem, darf man wissen, als man müsse ausmecken, verwus, weil desse die Gräst, an Shesun Hashem alikech oissa, der Inje für mich gesucher, ach muna letzlad. Es bemeile, darf man nur mal zu lernen mit der Kindere, mit der Wucherem, Ich hab mich ja zugekalt ein, eine Frau. Zwölfjährige First Cousin und molestet mich gebesucher, einen achtjährigen First Cousin. Ich sehe die Mama von einem achtjährigen, wusste mit Titel. Aber er gesagt, kann ich ihm, dass die Scheunämme verhelpt dann sehen? Und nachdem sollst du machen einen Report bei der Polizei. Und nachdem sollst du suchen für den zwölfjährigen Verzaamamen is aan dat naar hem is ook het geheim van therapie. Weil Tomer geht er nicht für Therapie, denn uns ist größer Zures. Weil Köln Köln, sie do a Reihe zu suchen, sie do a Schad zu suchen, als er so gewöhn molestet, aber nicht, wie weiß der 12-jährige Engel des Zettine, noch zu gehen ist die Verandere. Immer weil, als er gewöhn molestet, muss er um Help. Und zweitens, als er halt schon bei dem, als er molestet, der Cousins, wer weiß, wie er es noch umkommen. So, darf man ihm gut drücken vor Helpogen. Also man darf machen ein Police Report. Es ist mehr richtig wichtig, weil uns können wir nicht handeln die Cases allein. Und man darf ihm drücken in der Juvenile Penitentiary, soll man ihm da drücken. Und noch eine Sache. Man darf wissen, als der Jünger darf er ausgeben, wer sich hat ihm schon molestet. Weil wer weiß den Geider, wo sie jetzt sich hoch. So, das sind wichtige Sachen, in das kommt in zu hören, der lassen lernen, der Parche Sucher. Reibister hat was Aru gestellt, ein Schabbos, wo es ist dedicated, aber so lernen dem Eulen wegen der Minion für mich für Sucher. Man soll lernen, heuer beraben, wo es mit Tour nicht stehen. Und wenn man hat dort, man sucht dort in den Paiet, seht men pinklich wusser hat getien amulik en dusse gewöhnt deses er hat gewollt heranbringen in Klaaljusruhe. Nog deem am es vachabt ins nissere Mischgesucher is an Asher Korchu. Me wird ugekielt in ganzen, wird ugekielt geliele von Baschäfer, me wird ugekielt von der Teuregdeutsche. Nog deem heit men uns um Dias Kosves, Tahares, dus is das, of ze niet doek aan te haren, dan moet ze me naar vervallen. Dan moet ze hebben ons bij Kimmen een minuut twijlen met mijn sequires en ze zijn grootste zoren. Zo de gid van een moeilijk is misschien bezoeker. Dus het is zo is, maar nog dan brengt het steeds alle andere virus hoe ze naar doen. Ich verzeihle eine Sache um der Maße, wieso ist es gegründet, da zu holen. Nach heute sind wir gekommen, die Studenten, die der Siegiter vielleicht zerriefen, die Keulen geladen, mit Turnisch, mit Turnisch. Er hat den größten Turnisch, nicht gegen die Studenten. Sie gehen nicht mehr, es hat nie so eine rannende Stutt, so eine gewollte rannende Stutt, damals haben sie gerannende Stutt. In der Gebra, um ihn zu verfehlen, dies tun wir nicht hin zu so einem Goldblasen, so einem Power. In ogen zo'n collected geld. Zo'n power met geld. Zo'n vergelend je zo'n store. Een internet store in Willemsburg. Vreek me geen er. We zullen komen door succeed, maar we zullen ze niet stijgen sparen. Zo'n vlammen door maas verzadigd. De schmeren zat ze niet is. God had geweldige malen. De meestakken zijn er zo slecht. Zo maar geweldige malen. Ze meinen niet de meiwischt. Ze meinen ze haar pakketboek met haar poortoeler. In die geweldige malen macht, als ik eerst in woede wil, ik eerst strepen meidelijk, ik eerst strepen boekeren. Dat is dan 1-18. You have to pay off hoe zij wil vinden. Dat is al. Ze meinen goeren niet. Ze hebben ze geslingen op de Gretsch building. Ze hebben niet gemeint Gretsch. De minuut maar ze wat zult, is stil geworden. Jeder Store in Willemsburg, wenn es am Bazzul der Praas ist stillgewacht. Fregt mich jener, für wann es weißt du das? So ich mich das um Seier pushet. Weil, wenn ich gehad mein Paarsche, haben sie geschickt schlichen, aber sie wollen Geld. So haben ich kein Problem, als ich red meine Wohnes, wo reihe Hand ist es offen, ein Pölzer bei ihm jetzt abzert. Weil sie haben verloren. Es haben sie eigentlich kein Problem mit Jüdischkeit, mit Teure, Samen nemen alle mis goed, ik kan pas zijn wilwazen, zijn rollende stoot en zijn geinlijk stoot en hoeveel geld me kent. En hier gaan ze dus ook die geld, ik mis van geven kan geld en ik ben me gereid te sloegen. Om zijn me gezet met hem, zoals ze toch niet sloegen. Want Charles Heinz is op in zijn perel. Aber ich sage, ich schlug mit Charles Heinz auch. Ich habe dem Eibischen auf meiner Saat, brauche ich mich Charles Heinz. Und er füllen mich Moshe Terrorist Friedman. Und wo er gedingen als Schießer, und wo ist er geschossen? In der Wand daran. So habe ich gerät mir an Brain, als ich so kennen, so gut, wo ich mich leule, mich dank der, als es noch was zu gewinnen, muss ich noch ein. Und other than that, ab an der Leidi, guys. So wie ich gerne mein Außerdem, ist noch eine Sache, sei sie schon lange hintergegangen, sei trotz, sie hat nicht zu nehmen Geld, sei weiß, sie gar nicht einer verstehen. Die Woche so gewesen, ein Case für den Rosenbaum. Was ist verpinnet? Manche haben es gemäure Hand. Ich gebe eine Sache, Kredit für die, was haben es getan. Ich weiß, wer es hat es getan. There is no problem, man darf nicht mehr umverzeihen. Nur such ich jenem, soll nehmen Geld. Such den hier aus, kann ein Storch, ich mache doch nicht genie Geld. Such die darfst doch nicht sorgen, sei rechnen sich mit deinem Budget. Wenn einer hat getan, er sagt, was man darf nicht, dann muss man durch Mordschott geräbt, einem haben sie ihm gegeben $10,000. Sie haben gewiss, jede drei Wochen streikt er ein Kind, er streikt mehr, aber jede drei Wochen kommt einer complainen. In einer Meile zwischen den drei Wochen kann er aushalten $10,000. Und ich sage, wie ein schlechtes Haus gamblen dort in der Casino. So haben sie ihn mit dem schönen Arschig. Und wenn ich das Laserkästen um sie helfe. Anyway. Es beweile, such ich jene, darfst dich nicht sorgen, sie tun nicht sagen, die darfst du noch tun, such sie, wie viel du kennst du noch tun. In der Sibirik hier kennst du mehr, öffnen eine Bute Säunes, so geht es, seht aus du kleine Butkelech, kennst du öffnen eine Bute Säunes, satt mir das zu stellen, was ruch um eigentlich, als er sind sie gestellt, Frau Webermann, mit der alles Team, nur eine Sache, you have to pay your bill. Also er hat geabredet in der Stutt, bei alle Juren. Maar geëxtortet van alle kehillers dat ze mis en geven geld van mijn schmeres dat ze niet is. Lood wieveel kinderen ze hebben. Je verstaat wat er alle zoen is, dus is. Zoek ik aan zo. Meiles had me dat het geteens om gemaakt, groot geld. Aan de Klozenberg, poepen met zelen, die zijn het geweest, ze geven zijn geld. Het is gedaan vregen, hoe is dit het voor hem? Het is gedaan vregen, als je gewoon een probleem, als het geweest is aan Union City Wabel, en als je zich had gehad zit hier met de borenparker in Germaan, ik meen, wie zijn het geweest, men zal zich kennen, doorgereden meteen. Zie, wie zijn het geweest, alle jaren, want het is geschehen. Zie, geweest aan mij dat gehad, wie ze maakt haar telefoonkort, ze complainen, of haar taten, of haar schwoeger. Zie, het is door het Amas in Bataar. Ein German läuft er immer, er ist einmal lammet und er riebt er ihm die eigene Schwägen. Das zweite ist schon geriebt und er hat Kosten und er auch geriebt. Ich gehe jetzt machen sicher, aber ich komme da raus mit der Parche. Mit ihm ansetzen. Sie tut es am Schmier, es hat es nie, es zu wem zu rennen. Und am Eidle geht ein Problem, hat man er geschickt zu den Dogs, in der Chemie Webermann. Man hat gesagt, Mari, teure sie Beuel, auf der Chemie Webermann, die mit ihr, wo du willst. Die sieht doch mehr, dass man sie nicht unheimen, in der Heilige School sagt man, dass sie nicht kennen, die in Schädigen, hat sie sich gelassen reden. Eine von den Victims ist schwanger gewesen, hat sie geschickt auf India, auf der Third World Country, so machen Abortion. So hat kein Mensch der Zeit ihr Mann, als sie jetzt schon lang, lang hat, hat Peter Reichen in India, und hat es abortiert. Sie ist eine Zeichte. Weil das hat man nicht getuert ihn. So geht auch in Roskewe 10 Uhr zurück, das ist ein Stück von der Chemien. Agatunem, this is in the community, jetzt. Wieso ich gewähne mit der Azule, als ein gekannt existierender Studenten soll sie nicht hinbringen? Ich gewähne also, der Litwisch haben getan, dass er Moshe Feinstein ist bei uns der Poissikador. In der Moshe sagt, dass es alles im Mitte. Uns interessiert nicht, wo das hat man den Studenten so. Fein. Der Flatwisch haben auch gesagt, der Moshe der Poissikador. Und fertig. Nun, bei uns, Wilhelmsburg, ja, ich rief es der Rape City. Wenn man rapt jeden, wenn man meegestief, also muss man da zu und zu einem Schnitzler, nach Purtuller, darum geht er nach Boxen, dem Scheiget. Und er allein ist der größte Neuf gewesen. So, als ihr seht mich in der Gas, stellt er sich gut mit der Karin, kiekt auf mir. So, ich ihm, nein, kiek nicht. Für weiter. Anyway. Bekitze du in Rape City, ich wein also, als ze hem getan hebben, met toen is. En genoemd om ze op door Bahamas, zo gaan we naar ze Friedman. Dus dat wijst in zijn leven te zoeken. Je moet me naar aangesteld door Bayerich Moshe. Hij zal hun geweer, als hij zal zich kennis schlugen tegen de Rebbe, zijn tommen moet brogen. Alleen genoemd om agitieren om bij mijn yeshiva. nicht, er ist lekure, le schoene, er hat nicht kein Sense of Humor, und er hat nicht kein Sense, wieso man vier Tage hille. Er weiß eine Sache, der Wohnungslamm ist gegeben an Teure, das ist irrelevant, has wir schulem. Er hat Talige, sage hille, muss er gar nicht zu der Kurs. Anyway. Der Leidegeier hat er aufgelegt nach Heirem auf mir. Ich habe keinen nicht getroffen. Ich habe geschickt einen Brief, also ich lege ihm zurück nach Heirem mit Adarab, aber persönlich habe ich ihn nicht getroffen. Ich bin sicher, dass er gut ist, aber ich meine, die haben einen Schieber, die alle Sachen, und sie wollten es ihm gewähnen, über zu gehen, mit der Zerosa. Die Kitzer ist er gegangen, an Nächten, er ging in die Gase. Ich bin gestanden auf Rostrit, warten auf dem Bosse-Bauer-Park, und ich treffe dem Leidegeier, Friedman, was ist schwer, dass er sei verteuer, als er leid, weil er würde mit mir essen. Und er tut noch im Kippe, schreibt er an und wutsch, ist er noch mit mir liegen, weilig. Aber ich bin nicht zugegangen, ich habe mir Approach, ich habe gesagt, dass ich wissen, ich bin der Geirem. Und ich stehe dann und alle Damen, aber der Trigger liegt dem Geirem. Läuft er, ich kann es laufen. Der Geirem ist ein lang Trigger liegt, noch habe ich den letzten mit dir gewählt. Von der Welt laufen, ist er gut nicht aufstehen, sonst wissen, ich bin der Geirem. Als er genoemd aan een God Moshe Friedman, met z'n talige zakele van aaien teuren, zo was de wisse, de wisse geirem. Anyway. Is de leidigeier dat hem ook gespiegend blijft in de link. Ik wil op Roem zinken, weet je, ik kan er geen van dat zoelen. Zo te vanmiddag schoen en afje in de spetoe, wel je kent alles geirem. Zo te fijn in hem troepen gaan, zo te nein, hier past niet aan mijn toermees, en ik wil ook respect naar het zak. En hier staren we met, net, hier wissen ze het gestorven, of kiedisch Hashem, hier gaat iemand rijbeest teruggeisen. Zo te nein schoen troepen gaan. Nou, ze hebben nergens in gewonnen, gegaan en hebben we naar gezien, zo heist dat, dat zoelen is aan. En dat zal ik even terugmotelen. Er gelost dat vroeg, mijn klare te geisen, starren in Wabershiel, maar we zijn. Waar heb ik krank geworden, zijn Rebetsen. Demmels hat men geriefen dat zuhul im Schabes. Aber nun ze machen Sachen, Bedingungen. Demmels meeg me jo en demmels tuur me nisch. Och het uge schmelig gas, eigen asiatische boogsvoerers. Wem hier geet meeg me, en wem hier nisch geet. Ver jenem, jener tuur nisch. Kitzel de eigene kinder hebben ons gefolgt, dus om geriefen om ambulant demmels. In der Maas ist es so, die ganze Verhus der Zule mitten in Wilhelmsburg bei den Studenten bei der Keuling geladen ist wegen dem, weil jeder Ruf hat es leider gedacht, umkommen zu sein. Wenn nicht das Haar Ebbetsen gedacht, umkommen. Wenn nicht das Haar Tochter Ajöle das gedacht, umkommen. Bei Meile haben sie sich gemisst heiden der Hand, weil sie haben auch hierig gehabt, dass der Zule nicht kommen zu sein Schabes. Sie haben gesagt, listen, die Altsmethode, ich gehe für die nicht mehr alle Schabes an. Bei Emmels, der Dinn ist es so, sei ein, der Dinn du, als Tomer einer und ich kann schon mehr Schabes tun, wenn ich mich alle Schabes anverhen, weil der Ganze hätte er doch nur, damit wir so mich alle so ein Schabes, und so noch dem Upit Nassach Schabusen. Aber oi, bei einer und ich kann schon mehr Schabes, hätte er doch ein Upit Nassach Schabusen, tun wir da kann ich mich alle Schabes an, so wird gepasst in der Luche. In der Maße, sie kennen die Sache, als oi, wie der Ruf hat Meure gehabt mit nicht kommen zu ihm, weil er halt, kann man tun, ich mich alle Schabes an, und der Gehen ist an, da ein Schabes, goi, um sich mehr als ich gehen, change policy. Schön, das ist sehr fein. Jetzt will ich aber betonen am eure dicke Sache. Die Woche in der Schad ist gewann Gedischem, ist das alles in der Gewinn noch eine lange Zeit. Sedu Ayid, eine von der Gussefster Abunnen, du in Stutt. Ich will nicht sagen, wie es in Wilhelmsburg zum Bauernpark, was ist nicht wichtig. Der Ruf hat er sehen, er ist ein Multimillionär. Ich will nicht sagen, wie, wer er muss. In der Kitzer er hat er Ben Juchat, der Einige ist er Ben Juchat. Und er ist immer weggelaufen. Er ist immer weggelaufen, all of a sudden he disappeared. Nun, er ist doch schon 18 plus, er macht doch schon einen Weg auf den Tatenstieb. Mit dem Umgang zu sichern und Hassar sichern hat man ihn getroffen. In der Stutt sind es wichtig wie. Bekitzer, wir sind auch gefahren und haben gefragt, vor wo ist, bist du weggelaufen von einem Sarachen Stieb, einem Sarabunischen Stieb? What's bugging you? Sogt er, sie du an euch, ihr Jesruel, als Heige, das heißt, Bär, als Genasi, wenn ich habe gelernt, in Spinke, hat er mit mir getein Koldoverhusser. Mein Hand kann ich mich schon nicht zurückhalten, ich habe es gassene, ich habe du mit der Spanischen Goy, ich will mit der Spanischen Goy. Aber Berl hat mich ausgelernt, wo das heißt, wieso ich mit Tatsch da suche. So that I nehm Sixes in der Saat auch. Und dann haben wir einfach Kinder für sie. So blöde wissen, dass sie sahen einiglich. Weil er hat mich ausgelernt. Das ist die Masse. So geschehen die Woche. Es ist eine hartverrassende Masse. Und ich sehe von dem Amore, die Kassiate, die Schmeier, hat er so geht sein, als Berlin geht man aufpicken. Weil er hat auch genommen, der so durch den Store in Wilhelmsburg und hat ihn gestrascht. Er hat genommen und hat sich aufgestellt in Kort und gesucht, da liegend, als Burg Mordges, Victim hat gewollt herausnehmen Geld. In der Tere gedacht, sie haben das Schlieg, wo das sich schicken und haben gehabt, grüht, da liegend. Bis der Rolle missverstehen ein bisschen, soll wissen, aber neue Chemizive auf Dienam. Der Mann fragt, mir wuss er recht auf gehad, schimmend in Leih wie Ostsarge in de ganz Stutt schäm. Von wuss ist also gekimmend de ganze Stutt miese. Als geharget schäm mit Hamar fein, aber de ganze Stutt kimmt doch nicht gar miese. Also gesucht am Möre dicke Sach. Sucht der Ramban, agoi ist schiebe mitzis bin ein Neuech is er mitziva. Eine von der Mitzis ist er mitziva is auf Dienem. Ein Mischtel, da Junem jede Stutt, ein Mischtel nach Korthaus. In Tomer stellt er nicht, aber Neuech idech as er Usan sehen mit Usan. As Tomer titter es nicht, dann kommt er ein Miese. Na meire ist er, sie gekiemen Miese. Oy, was amene wules kein vorkimmen, es sind doch kein Kortsystem soll es aufstellen. Kimt zur Zemise. Also is der heilige Ramban. Also wissen wir, der Kortsystem hat sich gebabelt Menschen ersetzt da Menschen. And you don't feel good about it. Der Kortsystem ist der Kern von jeder größeren Regierung. Weil dies war, dass er tritt eine von den Schiffen mit sich bei einem Neuech. Er stellt da dienen, da jungen. Bute dienen, moeridik. Kimt a sa scheige zu Beel Ashkenazi, stellt sich herauf, in er sucht a liegen Basai. Die meinst am Tour, me meeg suchen a liegen, deses ist eit ne teuer am Tour, nicht suchen a liegen, far a Besen, meint es nur a jüdischen Besen? Se meint bei a goyischen Besen auch tust, den ich suchen a liegen, aber koin tun, man doch machlau nicht suchen kann liegen. En uchdem, der weiß, der Bute dienen, haben wir gewaltige Male, weil seitdem dem Rutsen Hashem. Dadurch sei wird getehen, der Jesu der Eibestrück gegeben, Schiebe Mitzes Benei Neuech. Jetzt dienen ist eine von den Sachen, wo sie Benei Neuech mis anhalten. In derselbe Zeit oder auch hat der Besen, der Bute dienen, der Goyischer Affiller, hat noch einmal, als er macht, haben sie halt in der anderen sechs Mitzes Benei Neuech. Weil auf der Tiege, die Haargen ist er weg. Auf das Nies, Haargen ist er weg. Es bei Meile kommt aus, als die Zung liegt in einem größeren Gericht, ist unser Haar. Eins weiß man nicht, der Finne, der zählt sich als das erste Woche diese Teure, was man keinem noch nicht gehört. Dus wel in zijn bedrijf alter Aziatischer Marmer als er weg. Hij heeft zich gesteld allemaal in de lijn. Hij heeft zich afgesteld in de militair. Spreekt hem zoeken, zoek maar Janke, wie al zal ik zoeken ik ben. Van de Bamitsut, van de Gassene. Spreekt hem zoeken, wil ik vregen, ik ben in de Memmes, valt er niet bij te zoeken. Zoek de lijn, daar is ook maar niet bijgevallen. Dus dat ben ik zo omgezogen. Als alles wat we maken, krimpt kapoeiering verkeerd. Aber der Emes ist der Bele geht in der Größe alle mit dem. Der Teure sucht ins extra raus, weil alle, was mich gut macht, sie tun sie im Lief, nein, weil alle ist nach Jakem. Weil der Eibestrott gewollt hat, der Größe soll auch um am besten. Gute Dienem, Dajunem, Größe, wo so ein Paske nicht über Mitzes Brei Neuech. Eben nicht kommt sich zu Mieser, wenn man mir sündigt in der Stutt. Sogt er aber der Teure uns, es ist naives Heches in denen, die hast nicht Schiebe Mitzes Benei Neuech, die hast der Jag Mitzes, die hast der Mach Mitzes Esses, Schussu Leuses, und noch sieben Mitzes der Rabunen. Und für dir gebe ich ein extra im Besen, in einer heiligeren Besen, also ich komm mit, aber das ist geil, ich gehe dort sitzen. Bangui sitzt nicht der Eibischte. Er im Chien sahen, es Schiebe Mitzes Benei Neuech. Aber er weckt zu machen jenem, als er gemacht hat Besen, und sie kommen zu suchen, dass er liegt, zu der argste Weile. So anyway, er hat sich ungeschmiert, da Numen gibt, mit sich Themen und dem Kappen. Somehow, du weißt doch, der Government hat mich angesetzt, Gattin, verhargene 70 Menschen, hat ihm angesetzt für Textfraud, für Textfraud. Mit dem Kappen, Bero, für Jutra Ketzer, er liebst der Lowlife. En außerdem, mit dem das Gewalt zu erliegen, dass die Gewalt befreien, ein Mensch in der Gas, dass der Mensch jeder weiß, der gehen als Serial Rapist. Er tut gar nicht die ganze Stoße. Sie wollen tun, aber von Burgmottchen. Anyway. Ich lese die Kästen, man vertreien, man rauszählt, mit noch was zu einer Praas. Weil der MSC ist, dass sie nicht Inseln kommen, sie nicht Mama kommen, sie nicht keinems kommen, sie dem Eibischens kommen. Der Eibischte will die Children so sein safe. But anyway. Lommet jetzt gein warte. Der Beru hat zugeharget a Rebisch kind. Schrei ich jetzt zu dem Rebisch, zu dem Ruf, wir müssen die Kuhschöpster abwohnen im Bauernpark. Stell dich endlich alles auf Mansaal. Kennt sie mir, komm mit mir, oder mach dir allein. Mach allein an Organisation, ich komm mal raus in Trabunen, sind wir gegen Znis, in Zimmer ist mir nicht zu lassen, in Zimmer a clean community, in das alles, was geschehen bis jetzt, ist gewesen wrong, in dem zu mir wissen, wie man halt mit Trabunen. Weil wieso ist es jetzt, basically nicht mehr ist, als mir ist es zerbrochen, a kind hat warte nicht, wie zu gehen zu complainen, En normaal is er maar weer op Zures. En de nieuwe zal daar uitkomen, is het in de goedste raboenen met zich gewoon helemaal movement verkeerd. Pinta zal je maar gekend hebben draaien alle raboenen. Wat zij hem gedacht, ander zij de vader, ander de kinderen hem gedacht, hoe ze met zich dat zullen. Om ze masken geweest als schootje gelopen, de studenten in Wilhelmsburg, is het Achille Shabbos, maar het mis maar zich bij, maar het zal maar mooi referen in zijn leven. Zijn leven is wichtiger bij Shabbos en wichtiger bij alles. Es bin de selber, kimt zur raus, es schon du leider genikrabunem, genikrabische kinder, genikrabunische kinder, genikmage de schirms kinder, genikmalandes kinder, wo sind en aber geht in der nischke suchen nikes geworden, war ma zum lestet. So it's about time am halt zu na raus gekommen. It's about time am guys on the right track. Es hat geniemmen Zeit, was man sich gelehnt auf die eigene Burt, und jetzt sind es gleich da rausgekommen. Jetzt bin ich gleich wie Ido Schlesinges Gabitsch, mit Ido Wulfs Gabitsch, mit der ganzen Schule im Schnitzler, mit dem Schmeres Aznees Gabitsch, it's about time you start to live up. Anyway, jetzt aber gehen weiter. Ich will geben einen Bericht von Neulen, wo es ist gewesen, in Albany. In Albany gewesen, also in Koldenkau, wenn ich bin umgekommen, is gewein in the capital es gehen dat na mislagen sind es 40, 50 menschen agide mit allem satmere dort gewein und es hat gewein ist die mit Statue of Limitation da sind gekiemen schnorren ein bisschen Geld für die Yeshivas in Ganven in Zunga man geht Kandoms verbucheren und es halten von Amra Safe Community und es nehmen wir keer kiemen ein bisschen auspumpen der Government mit geneiwe Geseiles. Und es kommt keinmal nicht zu uns zu den richtigen Plätzen. Schwache Kinder kriegen nicht kein Geld. Es ist alles einfach tief in Dreh. Aber das hat gut nicht mit mir. Das hat mir auch so viel. Als ich habe uns gesehen, als ich erst durchmühlen, wenn ich bei mir noch gekannt, seit ich lebe, ist unser Heiliger Rebbe der Diverjöl. Man hat gelacht von ihm in Puna, man hat gelebt. Man hat im Interzahn getein Koldoverusser. Er hat gehalten, aber tun nicht gar nicht zu der Wahl. Er hat das Sachsachins gelernt, immer mal auf allem gelacht. Ich habe gehört, so mir, oder zahlt einer, ich habe getroffen jetzt nicht zu Ruhe. So hat er als er hat gelernt, es hat mir gescheide. Das hat mir dann mit euch, dass er zu jägen im Geld von der Medina. Er hat das viel einmal gesehen, die Minutes, wir standen in dem Heiligen Rebens noch ein Inter geschrieben, als er der Balabus der Dien von dem. Platz, is angenehm in Geld, zum gelachten Reben in Puna. Ich rede so, hey, Mashiach, wie kommst du mit nahe Sachen? Ich denke, wenn Liepe Friedman, Seicher, Zadig, Kudisch, Lebruche, hat auch der angenehm in Boss in die United Jewish Appeal. Und wenn sie gekommen, Er hebben jongen herzwerken, wat ze maar hebben, dat is wat tijd. Er is het rebbig, je hebt een streek. Nu is er een roos naar gezoek voor hebben jongen herzwerken, nog een moe die geist eraan zijn. Maar hebben is die hoogste principle. In dezelfde gegeven hebben we genoemd een loon van Bank Lumi, $5 million. En niet te geschreven met een schijntzikant protest, is lang met zo'n test niet zo. Zo. En zo'n gegeven kan zo gevierd zijn, maar zo we zijn met lewoenen, met zo'n keimers kan er geen het gaat voor de malten zadig. But anyway, deze is de issue. Zijn we gewoon daar niet, heb ik getroffen, Dagide, die zat me met Dagide, met alle linken, met de rechten, ze komen nemen geld en ze alle de grijzen in einen. Ah, daar hebben die altijd met toen is, met Dagide, met toen is, maar die malten uitgevallen. Wenn man gedacht hat, man lernen French in Canada, sie haben gesagt, anders geben sie nicht kein Geld, aber man lernt noch eine Sprache. Und er haben gesagt, nein, man darf nicht nehmen, wenn sie Geld sehen, ich nehme auch nicht kein Geld. Da hat er gestanden, er muss man nach dem Tier noch wieher, wie der haben gesagt, ich nehme doch auch nicht kein Geld. Und er hat sich gewollt, muss er zu lachen. Er hat nicht gewollt lachen im Reben in Poonam, die nehmen sich kein Geld. Ein Yeshiva, der Talmanteur, wird schon ungespart und die nehmen sich kein Geld in Amerika. But anyway, so, lassen wir jetzt gehen weiter. Die alle Kommunisten haben ein Sami-System, wo es jedes Mal, wenn es kommt daran an einer Vierer, hat er verschämt dem Alten. Wenn es reingekommen in Brezhnev, hat er verschämt Andropov, Andropov hat verschämt dem, jenem. Bei uns in Satmar geht auch, es ist eine kommunistische Wirtschaft. Kommt daran als Markatschaf, als Siegeterruf, was er mich gewollt daran nehmen zu sagen auf dem Satmerer-Rufsbänkchen, setzt er sich herauf, hat er umgeheu mal so, jeder weiß, man haben sich rein in den Bruch, haben sich gedreht in den Leumal, das ist der erste Drusche gewesen. Weißt du, was geht hier mit dem? Hast gelacht von der Vetter in Pune, mit allen Menschen, was haben sich gedreht darin. Nehmt man im zweiten Ahren einen Aufhaben, habt er ohne so. Mit gegessen treibt es in Amerika 50 Jahre. Ich nehme aber gemacht, schritte mir nachher. Lass mal zu der leigenden Sache. Mit gegessen treibt es in Amerika 50 Jahre, heißt es, hat er eben doch gegessen treibt es, und er gelost jeden Essen treibt es. Hat er doch dem Rebensgrönel gebrochen und den Vetter weggemacht. In diesem noch nicht geingedinkt, hat er sich mir Asche gemacht, er wegen dem Taten noch hat. Ob sie Tage gewinnt reif ist, wer ging der Bamaasche Familie macht alle Juren? Die Sahn taten mit den anderen Vätern. Dem taten Schwugger, dem Baterer. So du sie der alte kommunistische Regime. Man macht jenem Koide mal weg, und nur dann produziert man allein zu hochgehen. Ist nur Koide, jener hat nicht getäugt. Arne gegangen Schule mache ich jetzt mit dem Bälder. Wo ist er mit dem gewesen, als der Jesus an Tat hat gesagt, dass der Bälder schocht ihm keine Keimung nicht zurück werden, Kusher, was er massig will gehen, der Eide. In Jesus hat er gesagt, man kann sich Keimung nicht mit Zarf, sondern sich Hashim sagt, und er hat gerät, und gerät, und gerät, weil er gewesen als Schicker. Das alles lacht Arne auf, und ich gehe geben dem Schwurger Schule mal leichen. Und der Schwurger kommt und fragt ihn, wo bist du gekommen, du? Anyway. Jetzt strikken we ze in de zaak. Maar we hebben alles gelacht van in de reben. De toek was er eens weg, had een schoen gezoek bij hem, maar ze gedraaid in ze de looi. Maal. Me gaat met dat giet in een, maar deze is af te rekken. Dus, dus is een aantal zaak, dus me kijkt zo niet eraf. Leider. Maar we gaan water. Is dorten... Hat jeder gerät, ab Ur Wertermar, Kapell hat gerät, Icho gerät, jeder hat sich ausgerät des Harz, am mismachen, am Ende von den Chazayren, in der Statute of Limitations müssen wir in Christ. Der Wahl aber, Dov Heiken ist ein scharfer Politician, hat der Maasberg gehen also, der bildet nicht keinmal im Leben daran gehen, das hat keinmal nicht geschehen. Die Churches schlungen sich, die Yeshiva schlungen sich, Schlungen sie sich, weil sie will Water unhalt mit seiner Chaserei. Aber sie können doch nicht sagen, der Gallig kann nicht sagen, ich bin ein Chaser. A viele bei uns, der Beel Ashkenazi hat geschworen auf dem Stand, I'm a holy man, I don't need boys, I'm not gay. Nee, hat doch keiner, der nicht Schmöde sagen. Suchen sie, weil so zitieren, mit zu in der Kirche ist, mit keinem Bankruptcy, mit zu in die Yeshivas, Baloni. Wenn man zu in die Yeshivas, um so die Yeshivas auszulernen, zu nehmen, kehrt von dem Land. But anyway. Hat man gemacht sechs andere Versions, wie soll man machen, die Marki-Bild. Seht das Markisbild nicht durchgehen, aber sie tun andere, was haben sie amenden. So machen nicht bis ein ganzes Leben, bis der 90 Uhr soll man kennen zu. Und ich meine, bei der 60 verliert er schon dem Cycle, dem Sense of Direction, sie dachte sich schon, sie ist nicht alte Menschen, sie nehmen sich kicken auf Papier, sie drehen sich, sie ziehen, sie meinen, man läuft genug. Bei uns da haben wir 35, Mare, von wo ist, weil die Jiden am Eure, die Goyen laufen sie noch, er hat noch die Illusions von einem Lager. Wenn er sieht, dass er ein Fuhrt, hat er sich uns zu der Mann auf in der Corona. Na, das ist ein Schaden. So, man will jetzt machen gewisse Bills. Einer will machen bis 30, einer bis 50, einer bis 52. Man will machen ein Window, als der nächste Jahr ist jeder, was hat ein Lawsuit, dass viele von 100 Jahren zurück können, kein machen ein Civil Lawsuit. Nicht Criminal, aber Civil. Man arbeitet, man geht es aus einem. Jetzt ist man sehr busy gewesen dort mit der Budget Closing, aber man hofft, mit einem bisschen Hilfe. Als nachdem geht es durchgehen, somehow or other. Und als wir da auf Heiken hat es ein Schein-Masberg gewesen. Jetzt meint er, nachdem es geht durch, lassen wir so ein 30 Uhr Statute of Limitation, als bis damit hat man keinen klugen Civil in Criminal, meint er, sonst gehen wir sich heraussetzen. Nein, damit sind wir nur noch einmal zu kommen auf Albany, man soll sagen, auf 40. Which is, sie sehen schein gerät als a political point of view, als a scharfer politician. Das geht da auch gleich. Und man hofft, dass man schon etwas hier nahe ist, der Wahl noch nicht du kann nahe ist, weil the way the market will is du zu viel resistance. Jetzt, dort gibt es vier größere Lawyers, zwei von der Kirche, eins von der OU und eins von der Gide, in Dovheiken hat sein Maasberg gewesen. Der alte Gabitsch geht nicht arbeiten. There has to be changes. Norwus. Und schlug mir sich, wieso die changes sollen sein und auf wie viel sollen sein. Auf dem haben wir angehen. Und sie sind nicht Schermasken, weil sie sehen, es ist ein worldwide issue. Ich meine, there's nobody's gonna deny it. Es kommt raus jeden Tag in Europe in die Kirche. Abus Raschmutzen again, and nicht nur das, aber die Yeshivas sind damit teure Figur nicht verschrieben. Jeder Malamed, ich hab es gesagt, der Mann drusche. Ich hab gesagt, bei uns arbeitet jeder Malamed verkehrt. Die Kästler finden nicht verifein, aber der Malamed ist doch Malamed. Er dreht sich jeden Tag und er kommt daran, er clean pushe die Toilets. Oder er geht obacht, dass er mit sich so ein Stein schief, so ein Schoß grün. Es ist doch alles falsch, fake phony fraud von A to Z. En dat alles komt eruit, nog door de man die zich kent houdt in de hand bij zich. Maar zo'n Maasberg en Wust gaat het in het verkoven door Maases met Balloni. Als mijn land om hem jagen, dat ze niet getocht hebben, dat ze hebben gelandig met hem. Ze hebben gelandig in een beelding. Ze is zeker, bij ons gaat alles in een koeuver behaken. De kirche is om gaat een geweldige malen hergerind met een minion. Als hij jede zag in verschrimmen, maar met de gallig gehaapt, dat men verschrimmen had hem gehaapt, dat men geschikt van San Francisco of Texas, in Texas of Nevada, maar geschrimmen voor woens ook. Jeetz, wat Ratzinger de poep gezoekt, men zal hun hem ze verbrennen, die alle zagen. Is geen afroep, ze arbeid dorten bij zij. En ze had gedacht verbrennen, hinder ter feil, ze is gegangen, ze had groen toegekocht, snap, met andere organisations, komt ze her, maar met geisen verbrennen, en ik halte niet erbij, want ik halte als men ze rauskomen, die alle schmidt. Jetzt geworden, ein worldwide issue, man kocht sich. Bischleume hat das gesucht, die ganze Zeit, dass sie gescheht, nicht aus der gesucht, da liegen, das ein. Aber jetzt hat die weiß, dass sie gescheht, Geist, die verbrennen, evidence, du sie schon mammisch, der argste Sache, was kennen sie an. Little do they know, was bin's verbrennt, bin ich kein evidence, in die jüdische Welt, von keinem uns gemacht, evidence, was soll da verbrennen. Die pissen und geläume suchen für ein paar und die sieben Töchter ist da oben und sieben ist da begrüben. Sie suchen, das verhalten nicht bei, das ist nicht größer gewesen. Ich gehe sie nicht um, weil sie nicht dürfen begrüben. Nur dann muss man ein größer Kuhlung gehen, die sieben sagen, mit den sieben Kien ist, als sieben steht das da annehmen. Nur dann muss die sieben verlieren. Sie sagen, das ist nicht gehörig, größer Kuhlung gewesen. Also ich weiß, ich gehe sie verlieren, gehe sie nicht annehmen. I don't even waste my breath. Bei uns, in der orthodoxischen Welt und in der jüdischen Welt, viel in der Maden-Orthodox, ich will gar nicht verschrauben, nur mal auf die streuende Phase, ich verschraube viel nicht. Der Malamed ist glaube ich auf dem Payroll. Der Malamed ist auf Welfare und Foodstamps und er kommt nachher an, du in die Yeshiva, sind alle teuer, ich weiß, weil er schallt auf die Eier oder sie quetscht die Potatoes in der Koch. Well, sie geht. Anyway. So dort die Gewehen, a gitte geherige Melchume in sis seetze große Furt an der Eiderex. Jetzt ich hab auch Maasburg in einem Andrusch, also jetzt haben wir beglanscht kein Problem mit der Law. Jetzt haben wir kein Problem mit der Law in Statute of Limitation. Jetzt haben wir hinderter Victims Hand, sie können nicht kommen vorwärts, weil man strascht seine Kinder, man strascht die Eltern. In alle Cases glitschen sich heraus. Nicht alle, die meisten Cases, wo ich Motge Lebovic, wo es er geht bei Kurev zurück sitzt mit Neibischen Silf, zu der anderen Chaser, Nehemje Webermann, wo es er spendet aus der Sachgeld, er soll aufhandeln, finden wir, wo es er hat uns gekannt, dienliche Trille, no, die glitschen sich nicht heraus. Wenn sie gewähnt, der Case von Daskelovic, haben wir uns gemacht an News-Conference. Der Grimfeld hat sich herausgeglitscht, weil ist gewähnt, nur Misdemeanor, sie haben gelandet, gewähnt in Criminal Court, in der Tat ist am Schigener, der Tat ist in dem Bucher, der Gross, der ist am Schigener, also er hat sich gelost zu kaufen für Geld, nur wo es, sei ich, kann ich doch ihm nicht geben. Und ich suche noch einmal, man darf warten auf dem Kind, weil man sagt, komm in der Tier, darf man sich dich entziehen, weiß ich nicht, so am Arzt von Gesundheit. But anyway. So das ist mein Andrusch. Ich weiß, dass einer Zwiebel, ich habe gesagt auf meiner Hotline, und er hat gehört, die ich rätze der Sache, und ich bin ein besetzter Mensch, kommt er zu einer Frequenzschule, mal leicht, wie sie heißt, ich sage, ich heiße Nuchem Rosenberg. Ich sage, oh, ich will mit dir da reden. Ich sage, fein, was willst du? Ich sage, also, ich habe geschrieben einen Text, also es ist aus dem Spallel sein, es ist nicht nur von mir geschrieben, es ist geschrieben für den ganzen Stutt, Als we spelen zijn, als Israël Belski zal ook maar een vierje lijn. We hebben hem teruggeschreven, ze had niet zitten met internet willen. Ze had zitten als hij promoot Mishkev Zagurem. En bij mij had er een probleem. Want de rebondsleum had van die alle geeft. Zo. Vreekt hij mij niet, versta je niet. En waar hij promoot Mishkev Zagurem, ik neem miser starven, toerste niet met spelen zijn varen. So ich habe mir Spallel gewähnt, habe ich gefahren. Ich habe dir noch gesucht, dass er liegt nicht in unseren Händen von Twillen. Es gibt immer bei Krise Amstel, da habe ich das auch gemacht, jetzt ist er allein. Jetzt ist nicht ganz AC Davonen. Jetzt hat AC den Konstruktor. So ich darf jetzt den Konstruktor, man darf jetzt nicht Davonen. Noch dann fragt er mich noch eine Sache. In Waller geht nicht mit dem Marki-Bill, wegen dem kommt sich ein Niesen. So ich habe, nein, ihr habt nicht gut verstanden. Ich lache mal über das. Mit 3 Uhr zurück, gewein sind wir, er ist angestanden in the country, in Woodridge, dort ist ein Camp für Benay Teure, ich meinst auch vielleicht Yeshiva, er ist dort angestanden mit seinem Nephew, in seinem Nephews Haus. Er rief mich herup und er sucht mir auf Rosenberg, sie du am Mikve in Flatbush, ich will nicht sagen wie, weil nicht jeder sich nehmen läuft mal hin, wo es dort jedes Jingel, wo es geht daran, Eingam Eichot kommt nicht raus, kann nicht getotcht. Jeder kommt raus mit mich, gesuchere mit der Schmusse. In der Beit nicht, also soll ich die in die Sachen, soll ich sehen, das interzubringen. So ich habe mal hier wie die, die ihr sind da ruf, ich bin gut nicht, ich bin ein Aktivist. Ich habe nicht keine Credentials. Ich bin noch weiniger wie ein Chemie Webermann. Ein Chemie Webermann hat nicht gelernt, sind er geworden promoted. Assad muss uns ihm schicken alle Problems, Kilias a Psychiatrist, a Psychologist. In der geworden, a Gynecologist, er getotcht meidlich mit Instruments. Also ich steht in der Klage gegen ihn. So bekitzt er halt noch sein, a Gynecologist auch. Es will ich verstehen. Ich, wo sich auch keine Schimm-Credentials nicht, ich bin ein Aktivist, nicht mehr weiß, schrei ich. Bekitzt er, ihr soll moichen sein, in ihr sind Arufin, ihr sind nicht moichen. Sogt er mich gleich suchen dem Emmes, ich bin Arufin der OU, und ich bin der Muredasser in Flatbush, und ich bin auch der Rosh-Hashiva von Teure. Wenn das, als ich soll moichen sein, ich will unheimlich zu chappen mit Menschen, hat mir ehrlich verlieren, mein Credibility, bei der OU in Iberhul, in der Sofgeid sein, ich will verlieren, mein Posten. Ob ich mich aufgeregt, ihr hört, ob ich gemacht Keulis, ihr hört. Ein Mensch ist einmal gefahren, zwei Menschen sind gefahren mit einem Track, einer auf Albany, einer auf Montreal. Der Mensch ist gefahren auf Albany, hat umgesucht dem Conductor, dass man go weg. Und der Mensch ist gefahren auf Montreal, gesucht, wenn man tun kann auf Montreal, dass man go weg. Kitzer er hat sich teug, wenn er aufgeweckt, der hat da fahren auf Montreal, hat er aufgeweckt in Albany. En jener is een verschloofende schreit, no, I go to Montreal, you made a mistake. Er hat zich niet gevolgd, er gaf de moene, warf de maar op in de baan. Bekietze, der Mensch hat gedacht, fuhren auf Albany verschlufen, er ist umgekommen auf Montreal. Kommt um bei der Gräne, zeigt er ohne auf ihm zu schreien. Didn't I tell you, you should wake me up when we get to Albany? In er macht auf dem Keule Keules. Sogt er immer so, you think you're screaming? You should have heard the guy screaming, the one I threw off in Albany. Das heißt Keules, da Hans ist doch schön am Achaie. Ich habe solche Keules auf dem Schei Gitzbelski gemacht, als er sonst hat ihr nicht gehört. Ich habe gesagt, heute im Kopf, die Kästen jeopardizen mich, besuchen in Safety für Kinder, weil die bis der Oju mich gehe. Wer braucht dann Kusher, die Kusher, wo die Riefs dort tun, Kusher, dort in die Kuhle Wacken, wer braucht das um? Fleisch gestern doch eine Wehrebahn schieten, gestern habe ich schon die Oju, unerranschig am Schieg. So, die Geist mir verkäufen Kascheres, in das ist wichtiger, wie am molested Kinder, Norwus hat meure versandt schaaf, de portuler mit dem bissl kuvert. Ne oib des kinder den schweta so in viel, dem z'komm ich nicht op. Unbelievable. In noch des Maasburger in Seier klur von dem Zwiebel. Sogt er aber Rosenberg. It's unbelievable to hear such a thing. I'm gonna verify this. If this is true, I'm gonna raise the roof. I will. Also sogt er mal. Tiot in einer, das ist ein Politischen, ein Liegner wie alle. Maar voor hoe zal er eens een droef met hem ook geven? Hij zocht maar bij zijn hakel. Hij moet hem maar aangenemen ze daar gieden. Met dat contract. En hij wijst ook hoe ze ermee gaan, hoe ze doen. Hij had toch een statute of limitations. Maar anyway. Nog die begint maar zo, you know. Ik zei dat ik zeer, zeer een talented person. En ik ga hem ook bij mij zo in de community. Zei toos. Met de ganse mischmeren, zat ze niet eens. Maar keinmal is gemeint Znees, maar gemeint dat poor jeden zal noemen geld. And that's all it was, money and power. En ik ga Maasburg gaan naar me daar voor mijn geheering office. Ze heeft geweest naar Reep van haar vrouw, van het Borrapark met haar jonge man van... Hoe zou je gaan zeggen, je mag dat kind, ze is een alte vrouw. Had ze heeft gehad aan een affaire met haar jonge man van Union City. Ze doet nu, hoe ze ben involved in haar case. In Etzisruel, in Harige Better, in Batar, wie ein jünger Mann hat gerabt, ein Kind, anderthalb Jura, als er mal lammet. Jetzt, ich hab geheißen, eine Frau, so gehen zu der Police. Und man tun ihm zu reden, ich finde, so wie in Nachlaut, es kalt man mich auf, wenn dort noch ums geht, so eine zweite Parche für Nachlaut, weil der jünger Mann, halt der Frau, und die Frau hat drei Schwestern, eine hat schon Gassene gehabt, interessant war, in, das heißt, sie ist der Second, ihr hat er gerabt, die Uhren, so hat sie jetzt verzeiht von einer Geuker, wusser hat er zugetein, kaum jenes nis mit ihr, und noch damit du noch zwei Schwestern, wo sie eine, hat er auch getein dasselbe, und er selbst am Schassern gehabt, lotzen ist der Tate gein zu der Police, von wuss, weil er hat meure von dem Magic Word, wo sie heißt das noch, dem Magic Word, ich hab schon allein vergessen, also der Kopf arbeitet schon nicht, so sie heißt, Schädiche, ihr hört, wo du geht vor, Ich finde nicht nur zu wem zu reden, sie müssen an Offices überruhen, man soll kennenreden zu einem. Ich finde nicht nur, du dir jetzt ein 25-jähriger Bucher ab ein Teure von RCA, hat er gerabt zwei jünger Mädels von 4-5 Jahren, mit dem Gedingen, so sie gehen private lessons. Bist du ein Hebrew oder was? Er ist so wie ein Chemie Webermann, er ist ein Teacher und ein Profession, aber er kennt auch schon Mädels. Jetzt Nehemje Webermann sehen, trefft einem, und er geht noch Geld, und er sucht ihm, der weiß, dass da ein Kost noch im Rosenberg, lasst nicht, aber man hat das auch gar nicht frei. Ich hatte gewollt zu sagen, Webermann, get yourself straightened out. Er hat Meier Webermann, ich bin Mann, er habe noch die Kasse, und jetzt haben wir gelernt, 12 Uhr in einem, er sagt mich teuer, es hat teuer, hat mich jemals kommen, sagt man, Seifer. Er hat Meier Webermann, man am Ulmaßberg, in Fausba, der Rebbe, in Willemsburg, du leid, was er machen, als Himke, En bij een minuut doen. Ten Maasburg en Azoi. Look, de deze en alle hankje door is gekomen van overseas. En de neshoemers van deze eieren zeiden, ze dachten toch ook komen. Ze dachten komen zich vrij met de kinderen. Nee, als ze dachten maar ook komen. En me treft niet wie ze gaan. Ze zoeken ze Lee Avenue, wees dan niet wie dat is. Hij wees die Hosma-Palosha in Iritas is. In Deutza in Budapest. Honja Deutza, ik wees ze zo. Aber er weiß nicht, wie Lee Avenue ist und wie Bedford Avenue ist. Gei zoek van alten naar Friering Ruf, gei in Amerika, dat kan je wel doen is geweest. Zoek me eens kijken, dort is een laagte glempelig, dort is die nog gein bij deem lichtigheid. En dort woont dan aan einige kubus er maag de simge. Zoek me er een Meijer, Maan, er Meijer Weberman, zoek er Maan een zijde is, darf nicht zu der Malle über Kimterupe, darf nicht um Leitz, um solche Vasen, wie ich wohne. Man sucht sich auf U-Street, er weiß, wie U-Street ist, er hat du gewohnt am Hof, wann lebt hat, hat er du gewohnt. So, Webermann, sei nicht kein naiver, sagt mir, asiatischer Marmer aus der Chaie. Ich leik dich nicht in Jail, dann hat er sich geleikt in Jail, weil er getotcht meidlich. Ich hab mit dem Gouen nicht. Ich bin nur mit dir fatigas, als es du Problems, in me batzulta praat van de problem, sin ich geba moussel da an ta. Aber ich leige ihm in jail? No way. Ich hab mit dem gut nicht. Ich hab an nur, als er geht in jail, aber ich halte als er nicht der Einzige. Ich wollte ihm euch, wenn im ganzen jail-term, er soll er ausgeben, alles Gutem, wie viel Geld haben gemacht, auf was er nehmen, so haben es collected, und wie viel whitewash man da jeden whitewasht. Da an ta, da weist alle information. Ergen an isch gelungener Mensch, in Hindi Kohn hab gearbeit dort in Sam, in der UJO, Hindi Kohn, seine Schwester, hab man gemacht, dat er im gelungener Mensch, er gein gur werden der Psychiatrist, der Psychologist von ganz Klaus Ruhl. Stell dir vor, wie ins Halt. So, ich hab geleikt in Jail, Hindi Kohn hat ihm geleikt in Jail, er hat sich allein geleikt in Jail, Moshe Duvid Niedermann hat ihm geleikt in Jail, ganz Mischmeres hat Nies, Jidl Wolf, Jidl Schlesinger hat ihm geleikt in Jail. Weil laut ich hier jetzt von der Bottomline, von hinter der Kalisen, wäre ich gewohnt, dass jeder hat gewiss, was jeder hat getan. Jeder schleppt daraus als Agon auf den Zweiten. So, also, die ist der Zeilen, die ich habe getan mit dem Eidlich, der Zeilen, die ist getan mit dem Bucher, ich habe der Zeilen, der ist das. Das haben alles gewiss. Was ich gewinne, hefke free for all. So, Webermann, ich leide nicht an Tafeln in Jail. Zahne, Maße, Masechu, Jekarvichu, Masechu, Jerakichu. Dan zane maas en fitina zalige mene woeles lijkt hem in jail. En wist dat eens wissen, that's exactly where he belongs. Ik zat niet met nog een Rosenberg. Ik ben nog de spokesman, ik vertel hoe ze gaat voor. Want normaal, als ze niet doek aan hotline, wat men gezoekt is, nog hem je weber maar gemaakt dat speeding ticket. En er dorgen voor een twee rode lights. En er gingen naar de spoenen van de police, dat hem ze gold geven de license, gaat men hem aansparen. Na, na, na, na, jetzt gehen wir rausgehen, wo du gehst vor. So, Bekitzer, jetzt, halb dazu zu verstehen, wo das heißt Timche Seicher Amulaik, und wo das heißt Loi Tischkoch, und man halb dazu zu verstehen, wo das heißt, ihr macht schon mal Eube sich, Roi, wenn ihr macht sich hier, Roi, mir lasst hier, Roi. Wo gehst du vor? Wo sie gehst vor, ist er pushet. Der Eibischter hat uns gegeben, hat teure Schleime mit Chikem, mit Sputem, als er in Zahn geht. Und jetzt haben wir so verdreht alles, und sind wir schon so verdreht, stell dir vor, alle Kehilles haben mitgegeben, Geld für Satmer, für mich mehr ist als Nies. Jeder hat gewiss, dass er geht für Nies. Rabunem suchen wir Hans, um es mehr zu tauschen, weil sie haben gesehen, als es behin ein Kohl Uhr hat Kilo in die Schuße. En bij mij om zich, ja, het laatst, als je voeren gaat dat zo. Deze is klippen zo moeilijk. Klippen zo moeilijk is, wanneer deze klaljesroel trinkt zich daar zijn, naar pinches, bij een loser, bij een haar, naar koeien, en dan zou zich nemen schreien, raboi zijn, zinkt maar. Psychoba solutions zijn niet wichtig. Der Eibischter macht solutions. Der Eibischter wil nog maar zo zien, als het zit in zwaai. Klim jes mich is reutzt moi khoy ulav ulechu dreibister zogt is du einer so dem kap zerbrochen von manen twing tomer jakim ich haru en tomer nicht lauter so fefker is deses us in smizmer verstein in staffen shum ka solutions in staffen um problem so bin tomer a problem darf man reden der fin Zure schrauben gut zu ne Gumme, der Eibischter schickt schon seine Wegen, hat er schon, wieso er schickt daran? Also seine Jeschia, Gott schickt du, ich wein, also Charles Heinz, er verfolgt von Kopf bis Fies, Moishe Terrorist, Friedman ist ein Gangster, was hat angesetzt, zähnliche Jiden, ein Soliko kann noch mit ihm herinfuhren, und er kann ihm noch nicht zu verraggaben. Hey, man sieht, dass es Mama ist, sie ist die ganze Welt wie hinein in Schuße. Darf man aber wissen, nein, sag. Lass dich nicht, weil der Eibischter mit uns. Und wenn es dich nicht los, denn der Eibischter mit uns, dann sagt Anna, Jeschia, wieso ist dir nicht wichtig? Wenn die Jeden sind nicht da, dann kriege ich Jamsiv, der letzte Sache, was einem getracht ist, hat der Wassergeiz verspalten. Und so haben wir auf allem getracht. Aber als im Kennerang ein Gruut, besäu ich ein Jamba, ja, Buschu, das ist die letzte Sache, wo der Mensch hat getracht. In dieser der Eibischter sie gewesen. Wo es die tracht nicht, und wo die Hals ist impossible, bei mir ist gut nicht impossible. Ich kenne alles. Ich darf nur sehen, dank Cooperation. In deze dat hem gezegd aan moeilijk. Men darf unheim te redden met de kinder wegen sexual abuse. Jede mama zal redden met je kind. Don't trust your husband. Ze zijn gekomen naar point. Wie ik trust je niet de eigen taten van de kinder. En als schwoeger, ze aan eiden. Ik wil hem arroos geworfen van stief. Men doet hem niet halen een minuut in stief. Als een veel kezen ze doen letztens. En dus aan me toestien. Het vindt zich alleen aan moeilijk in te gaan. Ze zeggen, je moet je hem, de rijbeester het overnemen, de melchome in ere te vieren. En de rijbeester viert, dus daar heeft hij zich niet zorgen. Ik heb nog gezegd te redden, maar zo is het spijt, is een paar Shabbos, en daar is het nog uitzien. Leg nächste woche mamsjes aan, wegen de vrouw vrijer, ze wil maken haar zoelen voor vrouwen, ze had ze gemaakt, in zijn matelier, ze had ze hinderd. Läufers, ich will reden, wo es Ramin bittere Zure des Zahn von Claudius Ruhl. Und nachdem darf ich reden wegen dem Buch von dem Feldmann. Chatschig, mir sind makkisch, an diese liegen, die Ernze liegen, der Gas bleibt an ihr, nicht verrenk. Und wie lange sind wir schildig, sind ich kachillig, wusste, dass wir getan haben, viele Kleinigkeit, und wie abused are, dann sind wir ins auf Zure, sie können schon darauf legen, wo sie will, en met haar alles gelijden. En dus is in zijn alter Aziatische Marmorische Week gezogen als ze niet hebben. Ze gaan aanschrijven met ieder en blazen niet hebben. Maar ik lijp dat niet, die alle zaken. Hij heeft me ook gezoekt. Zwaibel zoekt hem er. Die zei dat ze zijn zeer een fijner betaamter mens. Ik heb nog geen moment met die niet wisten die gemaakt. Weil ich habe gehört zugen, die bist der Maschigener Ruf, der crazy Rabbi. So ich habe beide in Hashem, es kommen mir noch nicht kein Ruf, und noch bin ich noch nicht crazy bei Hashem. So ich habe gesehen, so ich habe mir etwas zugen Zwiebel. Listen carefully. Wenn ich mir aufgewachsen bin, in der Klosenberger Gwein, der Klotzenberger Gallach, man fliegt da raus und sagt, nur mit seinem Mama, sie nur mit ihr Machschemoi, was ich reu, wer sie gedenkt, ich heider, ich bin am Alamen, das hat das gesagt jede Woche. Jeden Sinti, ich kenne das halt, man sagt, an Eulam Schabes hat er im Sinti gescholten. Und er muss sich feinständig, wenn ich stuze am Ure, wegen dem ist einem zu der Schabes Olaf. Und der Heilige, der wahre Belser, der Belser Ruf, so ich jeder schon gehen von da an den Menschen, der hintergeschrieben so wählen von der Gide, er hat mit dem Geist an ausgewebter Käufer bei Iker. Mein Meilen ist geblieben, anyway, Kashim Gudlador, Es ist nicht geblieben, keiner auf wem soll er aufgehen. So ich habe mir Meile, sucht mir auf mir auch crazy Rabbi. Nicht, was ich gleich mache, zieht sie den Zadikem. Du sie gewähne in der System. Dem Lubavitcher hat Fluch, hat keiner nicht gekannt, vergehen. Und man macht ein Picture, wie er sitzt auf der Erde, in der Rest ein Watermelon mit dem Kopf herangelegt in der Watermelon. Der niedrigste Schwarzer in Kronheit tut nicht das an mir in Sache. Hat man es aufgelegt auf dem Lubavitcher. Sucht er, ja, ich habe uns gesehen. So I want to give you a compliment, Rabbi. If I would have to sit in a night with the chaver, I gewissen of the all of us, they came and got money and geld with all of their allegiance. And if I would have to sit a choice with them or with you, I would take you. I would sit with you. So I want to thank you for a compliment, but they all said to me in a shelf. I will one say. We need to sit down. We need to plan ahead for the future. Borepark is a grossi stoot, Flatbush is a grossi stoot. Inzame de spiegel fin Claudius Rule, because we are the leaders. What we do in Borepark and in Flatbush eventually has a spoor in London and in Europe and in Israel. Zog ich ihm, kiek mich un, ich bin gewinn jetzt in Eretz Ruhl. Ich habe so zähnliche Drusche, so sage, mach da größten Räusche. Noch bis jetzt bekomme ich Telefoncalls. Jeder ist zufrieden gewinn, die Menschen fragen Eizes und so weiter. So ich habe, we have to do something. Jetzt, ob sei megen, gamm, wenn ein Geld in einem mit dir, meg ich mich heraussetzen in einem mit der Gide, zu machen ein Constructive Office. Haben aber gesagt, eine Sache, I don't trust you as of now, because you're still on the influence from these alcoholic Rabunam. They're all drunk. Die ist mir koide müssen wasen, na die Kennzung dein eigenem Statement, die bist nicht bei Paaren verhaft, das will wieder Rabunam, sie kennen nicht so seine eigene Meinung. En nog de machel zijn, en me ken met haar arbeiten, ken ik arbeid met haar. Wenn ik ken ik alleen arbeid, mich voerbaar geschem zei er gitt alleen. Awada koeig van a gide, van a powerful organization, ken als 80-11. But the minute die hast nog an influence van die alcoholic, drunken raboenen, we're just gonna go in the wrong direction. Die is mich heraufschleppen auf daanvoeg, nicht iegel die heraufschleppen auf maanvoeg. So ik er verstaat mich zei er gitt, er weiß aan de limitations. Er hat auch Statue of Limitations, und darf er feiten von seinen Limitations auch. Man soll es aufnehmen. So, jetzt hat es mir alle gitten in der freilichen Schabbos, und so sagen, Tim Geseicher am Ulig, der Krieg ist mir nach Teure, der Frauen, Tomer Homsen, ich will mir überzulassen, Babysitten sollen nicht gehen in der Krieg, man soll machen die Minionen in der Schielen noch Mittag, wenn die Männer sind dann in der Heim, und dann sollen sie gehen in der Krieg für ein paar Schesucher. En Pirem zal me zich niet schlossen kinderen alleen in haar heim. En we zullen scheffen van geen strangers kantieren. En we zullen schlossen de kinderen geen nog geld. En we zullen ze niet schlossen drinken. We zullen ze niet schlossen zo'n verdrogd werden. En we zullen schlossen geen met die bossen. Zo ze voeren naar hem nog geld. Want daar gescheed de rest is niet. En de kinderen nemen de geld helft van zich. En ze geven er voor een ganse uur drugs. En jeder einer zal hem maar vrijligen. En erlechtigen. Jante, Pirem, es soll machen als Spur, es ist an dem Geseicher am Ulig. Und wenn einer Kisseschule, meine Schemschule, macht sie im Geseicher am Ulig. Und damals hat der Goel Zedig ins Kenning kommen ausleisen, beim Heiru, beim Meini, um Mein. Als alle freilichen Schabbos, na freilichen Pirem, und noch dem eventuell ja freilichen Peissach. Sei es alle gesehen.